viel zu laut. Und alles, was ich hasse, in dieser eisigen Nacht, wo ich mich selbst entfalte. Ihr könnt mich nicht empfinden, ihr könnt mich nicht mehr halten. Ich werde untergehen und mich selbst erhalten. Ich werde stärker sein als alles, was ich kannte. Wenn der Tod eine Stufe ist, die einst im Leben stand, ich habe nichts zu verlieren, riskiere nur meinen Atem. Vergebens Luft gespart für diesen letzten Atem. Vergebe mir noch einmal, nimm den Vater meine Schuld für ein letztes Abendmahl, für ein Stück deiner Geduld. Gib mir einen letzten Atemzug, entfalte Welt neu für dieses Leben.